mache immer weiter, viele haben es versucht, doch keiner bringt mich hier zum Scheitern. Wann ich schreibe die Parts, gebe die Bars, bleibe hier noch eine Weile am Start. Nicht aufzuhalten, und das seit dem ersten Tag. Wer ich bin? Ey, was fragst du noch so blöd? Ich bin S zu dem M, zu dem O, zu dem K, zu dem Z, zu dem I, Doppel L, zu dem A. Epic. Ja, ich lebe diesen Style. Das ist Z zu dem O, zu dem B, zu dem B, zu dem U, zu dem D, zu dem G-E-T. Yo, es geht ein Fick auf die Hater. Ich bin fit wie ein Player, du bist fit wie ein Raver. Aha. Was wollt ihr Opfer, müsst noch rotten? Also schließt mal eure Klappen. Ihr kassiert nur wieder Bomben von LBO. Wir sind low, warte lost. Und ich sag es immer wieder, ja so flow. Frag es Gott, also mach keine Welle und genieße diesen Scheiß. Wiederhole es dir gerne, man, wir bleiben für die Eid. Wir sind low. Und ich mache immer weiter, viele haben es versucht, doch keiner bringt mich hier zum Scheitern. Wann ich schreibe die Parts, bitte die Bars, bleibe hier noch ne Weile am Start. Nicht aufzuhalten, und das seit dem ersten Tag. Wir sind low. Und ich mache immer weiter, viele haben es versucht, doch keiner bringt mich hier zum Scheitern. Wann ich schreibe die Parts, bitte die Bars, bleibe hier noch ne Weile am Start. Nicht aufzuhalten, und das seit dem ersten Tag. Es ist Trap, Rap, Battle, Chef. Bin ich in dem Battle jetzt? Kicke die Zeilen in die Sphinx, Time, Mann. Lass mal die versuchen, noch witzig zu sein, yo, Dicker. Keiner will dich wirklich hören. Also, lass mal das Gequatsche. Lass mich von dem Mist nicht stören. Ahu, ahu. Und es geht jetzt davon, ich bewege mich vor. Bring die Kälte ins Land, hab die Seele gefroren. Und ich bin schon einmal in diesem Leben gestorben. Sag, wie lange wird das gehen? Habe ewig geschworen. Keiner wird dich jetzt noch finden, bist im Nebel verloren. Ich suche jetzt das hier, setze Segel im Rohr. Verändere einfach alles, mache Regeln zur Norm. Aha. Aha, this is Rock, yo, was geht? Sie mit Gott weißen Schnee. Ich bin Boss, ja, auf jeden. Was bist du? Nur ein Teil deiner Crew, wir bleiben no budget, Doss, Mogle, Bob, One und Smooth. Und ich mache immer weiter, viele haben es versucht, doch keiner wird mich hier zu scheitern. Wann ich schreibe die Parts, bitte die Bars, bleibe hier noch ne Weile am Start. Nicht aufzuhalten, und das seit dem ersten Tag. Wir sind drauf. Und ich mache immer weiter, viele haben es versucht, doch keiner bringt mich hier zu scheitern. Wann ich schreibe die Parts, bitte die Bars, bleibe hier noch ne Weile am Start. Nicht aufzuhalten, und das seit dem ersten Tag. Wir sind drauf. Und ich mache immer weiter, viele haben es versucht, doch keiner bringt mich hier zu scheitern. Wann ich schreibe die Parts, bitte die Bars, bleibe hier noch ne Weile am Start. Nicht aufzuhalten, und das seit dem ersten Tag.